Das Podcast-Versuchslabor. So, hallo zusammen. Na, alles gut? Haha, ein kleiner Gruß aus dem Labor. Mal wieder. Wird doch langsam Zeit. Schon etwas länger wieder her, aber naja, ich denke, hier und da kann man mich ja doch hören. Bin etwas unterwegs in anderen Podcast-Geschichten und ja, da fällt das Labor leider ab und zu mal immer ein bisschen hinten runter. Aber aus gegebenen Anlass gibt's heute mal wieder eine Folge aus dem Versuchslabor. Ihr habt es gesehen. Auf Twitter vielleicht, ich hatte Geburtstag und habe von meiner kleinsten Tochter ein Kuscheltiergeschenk gekriegt. So ein kleiner Käfer mit so glubsche Augen. Ja, und dann hatte ich ja spaßeshalber auf Twitter mal aufgerufen, das Ding braucht einen Namen. Ja, und da war ich ganz überrascht. Also, was da an Feedback kam, habe ich mich richtig gefreut. Insgesamt habe ich Stand heute 22 Namensvorschläge für den kleinen Kerl. Also sind tolle Sachen dabei. Ich kann ja mal hier schauen, auch überrascht, welche Leute alle mitgemacht haben. Toll. Also der Hobbykoch, Kai Daniel Du, hat gesagt, Oculus Rabe soll das Ding heißen. Oder Planet Kai hat vorgeschlagen, Carlo oder Horst Günther. Der Steffen vom Nerd Nerd Nerd Podcast sagt, das Ding soll Puck heißen. Ja. Könnte passen. Martin Rützler hat sich auch gemeldet. Mikrobe, das ist, glaube ich, ein lustiges Wortspiel, glaube ich, wegen Mikro, weil ich hatte das ja fotografiert mit so einem Mikrofon im Hintergrund, glaube ich, oder irgendwas. Ralf vom Nebensprechen sagt Dieter, Marti D. sagt Floppy, Leo von Leos Alltag sagt Fridolin. Muss ich kurz einen kleinen Einwurf machen. Leo, falls du es hörst, auch hier an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Zum Nachwuchs. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt die Zeit mit eurem kleinen neuen Erdenmenschen. Ja, willkommen. Du darfst jetzt den Hashtag Papa sein benutzen. Ab sofort. Wie so viele andere auch. Ja, gut. Norbert von Twitter hat gesagt, Kokolores, auch ein schöner Name. Der Adrian vom On the Road Podcast. Ganz kurz hier, Einwurf, On the Road Podcast, relativ neuer Podcast, der Adrian podcastet aus dem Auto raus und ja, Personal Podcast erzählt von Essen über Technik, über wie es auf der Arbeit geht oder was sonst so alles passiert, ja, wie wir Personal Podcaster das halt so machen, ja. Und der Adrian hat gleich mehrere Namen ins Rennen geworfen, jetzt muss ich schauen. Spliff Toni, Großauge Karl, Untermieter Detlef oder Käfer Klaus. Sehr schön. Der Butler hat mir geschrieben auf Twitter und sagt Humbug. Sehr schön. Der Peter, aka Gorbatz, meint Herbert wäre toll. Yoga F. Ein Twitter-Account. Weiß ich leider nicht, wer sich dahinter versteckt, aber macht nix. Mad Eye Moody, wie ist das? Besugu? Kann ich so anfangen? Egal. Clarence oder Wutschko. Dann hat die Malis vom Ladies Talk geschrieben. Sie könnte sich vorstellen, dass dieser kleine Kerl irgendwie Heinz oder Heini heißt. Und der Gérard vom Cashfrequenz Geocaching Podcast hat mir zukommen lassen. Er fände Cablebug ganz witzig. So, jetzt mache ich das mal so, wie andere das auch machen. Ich habe die ganzen Namen. Sind insgesamt 22 Stück mal in diesen Random Org hier reingeschmissen, wo man da so automatisch eine Liste durchsortieren lassen kann per Zufall. So, 22 Stück sind drinne. Jo, jetzt hilft nur noch eins. Jetzt drücke ich hier mal auf Starten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Los geht's. Ah, so, auf Platz 1, Humbug. Okay, das nehmen wir so. Humbug hatte wer vorgeschlagen? Jetzt habe ich es gerade eben gesagt, jetzt muss ich nochmal schauen. Humbug, Moment, da mal zurück. Humbug kam vom Butler. Ja, Okay, prima. Ja, zu gewinnen gibt's nichts dabei, sondern im Gegenteil, lieber Butler, du bist damit hier auch nicht nur Namensgeber, sondern auch Patenonkel. Also sollte mir irgendwas passieren, dann wird dir der kleine Humbug per Post zugestellt und dann musst du dich kümmern. Ja, so ist der Lauf der Dinge. Okay, prima. Also wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut über so viel Feedback zu dem Thema. Also Horst Günther hätte ich auch cool gefunden hier vom Planet Kai. Hat mir auch gut gefallen. Naja, also auf jeden Fall Hammers, ne? Humbug, ne? Kurz vorm Buggy wahrscheinlich, ne? Ey, Buggy, komm mal rüber. Ja, jetzt braucht das Kerlchen noch eine Stimme. Und mal schauen, ob der hier vielleicht auch mal einen kleinen Gastauftritt kriegt, ne? Mein, neben dem Karl, da ist ja noch Platz hier, jede Menge im Labor. Ah, mal gucken, vielleicht überlege ich mir irgendwas. Twitter-Account mache ich nicht, habe ich genug. Komm ich eh kaum noch klar mit den ganzen. Also wenn du so mehrere Accounts da betreuen willst oder musst oder darfst, das ist gerade, ich finde es auf dem Telefon immer schwierig, dann hat er irgendwie den falschen am Wickel und dann twitterst du Sachen über Accounts, wo die gar nicht hin sollten. Naja, passiert. Die Tücken der Technik. Was gibt's sonst Neues? Jetzt lass mich mal überlegen. Also, Portunion. Ja, das ist ein Thema für mich. Also, das habt ihr jetzt schon gehört. Gibt jetzt schon zwei Aufnahmen, wo ich bei der Portunion jetzt mal ein bisschen aushelfe. Und zwar denke ich mal oder sehe ich mich da natürlich in dem Bereich neue Podcasts und Highlights. Da kann ich, glaube ich, gut ein bisschen die Podunion unterstützen. Ich halte die Podunion für eine wichtige Community für uns Podcaster und denke, ja, wenn Zeit übrig ist, warum nicht aushelfen und mitmachen und das aktiv gestalten? Ich glaube, das ist der richtige Weg, um die Community irgendwie weiter nach vorne zu bringen. Das ist ja das große Thema irgendwie immer, ne? Ja, die einen wollen Geld verdienen, die anderen sagen, mir wird schon reichen, wenn ich mal Hörer hätte, die außerhalb von meiner Filterbubble irgendwo rumschwirren. Wo ich sagen muss, finde ich Zweiteres auch erstmal wichtiger letzten Endes, dass man irgendwo mal ja ein bisschen so aus diesem hörst du meinen Podcast, höre ich deinen Podcast-Ding rauskommt. Was also nicht falsch verstehen, was auf jeden Fall auch gut und natürlich auch toll ist, wenn du Feedback von anderen Podcastern kriegst. Da freut man sich ja immer auch sehr drüber, also ich zumindest, ja. Und wie gesagt, meine Idee war, fragst du bei der Podunion mal nach, ob die noch Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Teammitglieder brauchen können. Und ja, der Martin Rützler hat mir relativ schnell geantwortet und gesagt, jo klar, bist dabei. Ja, da freue ich mich. Also macht mir auch Spaß. Gestern war Donnerstag, genau, gestern hatten wir Aufnahme. Jo, war erstaunlich lang, aber hat auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Bin gespannt, wann die dann online geht. Ich glaube, das wird mit dem Schneiden wieder ein bisschen schwierig, mit diesen ganzen Spuren zusammenführen. Ja, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss an der Stelle. Ich glaube, da müsste ich sogar richtig mal nochmal üben, wie sowas geht, mit mehreren Spuren dann die synchron zu kriegen. Und das habe ich noch nie gemacht. Aber wer weiß, was noch kommt. Das kann ich jetzt noch nicht absehen. Aber erstmal denke ich, bin ich da als Gastmoderator oder freies Teammitglied oder wie man das auch nennen will, mal gut aufgehoben. Ja, zeittechnisch sollte das gehen. Alle 14 Tage Donnerstag kriegen wir hin. Alle 14 Tage Dienstag im Versatz ist dann das Face of Death. Das sind dann so die beiden, ja, Projekte, die am meisten ziehen. Der Raucherbalkon läuft ja so eigentlich nebenher spontan. Also da hat man ja jetzt auch, finde ich, hat man auch eine nette Folge mit den 5 Worten und dann mal locker drauf los. Ja, also mir hat das Spaß gemacht. Der hatte hier von den Hörspitzen eine tolle Idee gehabt. Ja. Andere Sache, bei mir natürlich auch immer gerne das Thema Musik. Einen weiteren CD-Vorschlag oder Vorstellung habe ich leider noch nicht, weil ich merke, also die großen oder bekannteren Labels, die tun sich schon sehr, sehr schwer, da irgendwie mal eine Zusage rauszuhauen oder ich muss sogar sagen, die tun sich sogar schon schwer, mal eine Absage rauszuhauen. Ich meine, die könnten ja wenigstens schreiben, nee, passt uns nicht, tschüss, schönen Lebensabend, aber selbst das nicht, es gibt so gar kein Feedback im Moment. Aber ja, steter Tropfen höhlt den Stein oder irgend so, ne, sagt man. Mal schauen, ob da nochmal was geht. Aber ich selbst werde unterwegs sein in Sachen Musik am 26. Mai. Das ist Fronleichnam hier in Bayern, ist das ein Feiertag. Und zwar ist da in München am Stachus, also Karlsplatz Stachus, die Freiheit statt Angst 2016. Da geht es gegen den Überwachungsstaat und was so mit unseren Daten und so getrieben wird. Und da spiele ich im Duo. Wir nennen uns dann Blues for Two. Das, ja, Namensgebung muss immer sein. Ist jetzt nicht sehr kreativ, aber funktioniert. Und ja, da werde ich ab 13.30 Uhr dann zu hören sein und auch anschließend wahrscheinlich noch ein bisschen zugegen. Also wieder mal die Einladung, wer aus dem Raum München kommt oder Umgebung München, kann mich da gerne besuchen, kommen und treffen. Kann mir gut vorstellen, 13.30 Uhr, ich denke mal, wir spielen ein halbes Stündchen, 14 Uhr. Ja, wäre dann ein guter Zeitpunkt, irgendwo noch anschließend einzukehren und vielleicht gemeinschaftlich was zu essen oder zu trinken oder beides oder nur trinken. Ja, jeder wie er mag, ne? Ich glaube, Brauhäuser und so Sachen haben wir genug. In und um Bayern, nicht Bayern, in und um München herum. In Bayern auch, generell. Ja, finden wir schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Das passt schon. Das kriegen wir dann. Also, 26.05. um 13.30 Uhr geht's los. Karlsplatz Stachus. Ja, ansonsten, wir haben Freitag und das Wochenende kommt. Und jetzt weiß ich gar nicht, ist schon Pfingsten, ne? Ja, rechtzeitig zu Pfingsten ist das Wetter beschissen. Hier regnet's, das gefällt mir nicht. Muss ich nämlich jetzt mal ein bisschen überlegen, weil ich mit den Kindern anfange dann das ganze Wochenende über. Also hier in der Hütte kriegst du ja einen Lagerkoller, ne? Wenn du da mit den Kindern auf so etwas doch engerem Raum. Naja, auch das wird sich zeigen, wie es geht. Jo, mehr habe ich eigentlich erstmal im Moment nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und ihr passt auf euch auf, gell? Servus, der Klaus.